Hallo, ihr hört die herzblutfreie Szene-Sendung auf dem freien Radio Berlin Brandenburg. Und das ist die Berliner Runde. Wir freuen uns sehr, dass ihr einschaltet. Die Frequenzen sagen wir auch noch durch. 88,4 MHz in Berlin und 90,7 in Potsdam oder im Stream auf fr-bb.org. Das steht für Freie Radios Berlin Brandenburg. fr-bb.org. Und hier am Mikrofon ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Marco, schön dich zu hören hier in der Berliner Runde. Ja, plötzlich war es 19 Uhr oder... Wie spät war es denn jetzt eigentlich? 18? 18 Uhr war es. 18 Uhr. Siehst du, noch nicht umgestellt auf Winterzeit. Und schon ging die Sendung los. Ja, schön dich zu hören. Es ist kalt geworden in Berlin. Es ist grau geworden. Der Weihnachtsmarkt steht vor der Tür, wenn Corona es zulässt. Und wir haben unsere Dezember-Sendung erreicht. Verrückt, schon wieder ein Jahr rum, was? Absolut. Und mir wurde aber auch von Schnee berichtet. Also zumindest im Gürtel von Berlin. Ja, ich bin Samstagnacht wieder in Berlin angekommen und da schneite es kräftig. Ich habe Schnee gesehen und bin durch Schnee gestapft. Aber am nächsten Morgen war schon vieles, wie das in Berlin ja oft so ist, hatte sich der schönste Schnee in Grau und Matsch verwandelt, weil das kennt man ja als Berliner. Wenn es mal schneit, bleibt es 3 Tage als Matsch liegen. Ja, also die Ausnahme war ja letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob es in Berlin auch so war. Hier war es ja so, dass es geschneit hat und richtig kalt. Auf einmal sind hier Leute mit Langlaufskiern bei mir am Haus vorbeigelaufen. Und es gab dann noch ein Video, wie in Braunschweig in der Innenstadt sich einer mit Skiern an irgendwie so ein Auto gehangen hat und da sich da die Straße hoch und runter hat ziehen lassen und so. Also hier war richtig Alarm, so schneemäßig. Soweit ist es noch nicht. Tatsächlich, aber wir wissen ja, wenn der erste Schnee kommt, dann werden die Leute immer leicht verrückt. Und ich glaube natürlich auch letztes Jahr, keiner konnte so richtig in den Skiurlaub fahren, dass die Leute da wild drauf waren. Und ich denke auch hier, wenn die ersten 10 Zentimeter Schnee liegen, werden die Langlaufskier ausgepackt, dass der Schlittenhund eingespannt und dann geht's hier über die Grünanlagen. Absolut, mit dem Rentier vorne dran. Ja. Genau. Ja, ihr merkt, wir sind in Weihnachtsstimmung und das soll auch heute unser Thema sein. Wir wollen mal eins der größten Probleme lösen, was es pro Jahr zu lösen gibt. Und zwar, was zur Hölle schenkt man zu diesem Weihnachten? Jetzt auch, wo die Lieferketten so eng sind und man nur noch mit 2G plus einkaufen gehen kann, haben wir uns überlegt, wir machen jetzt zum Anfang Dezember schon mal Vorschläge, was kann man freien Künstlern, Impro-spielenden, Mitmenschen, Menschen, die sich für Theater oder so interessieren, vielleicht schenken. Und vielleicht haben wir die ein oder andere gute Idee. Das ist ein bisschen unser Plan für heute, richtig? Genau, also ich finde, das ist eigentlich so was Tolles. Ich würde mir das auch wünschen, dass Leute Sendungen machen, die man einfach hören kann, um zu wissen, aha, das könnte ich dann da eventuell schenken. Es gibt ja so eine Geschenkratgeber-Seiten im Netz und da steht halt immer nur Mist drin. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwie probiert habt, aber das ist sowas von unbrauchbar. Es erschließt sich mir gar nicht, warum. Ja, ich bin zur Vorbereitung der Sendung natürlich auch über einige von solchen die 100 besten Geschenke für gestolpert, aber da ist sehr viel, wie du es ja sagst, Mist dabei, der ein oder andere gute Idee, aber im Großen und Ganzen viel Quatsch. Ja, wir hoffen, ein bisschen praktischer heute ranzugehen, aber bevor wir ins Hauptthema einsteigen, nochmal der Blick zurück in den November. Hast du was Schönes gesehen, was du empfehlen kannst im November? Ja, ich war auf einer Generalprobe hier in Braunschweig im Grand Horten. Das ist quasi das umgebaute Galeria Kaufhof, was zugemacht hat. So ein architektonisch ziemlich ähnlich dem am Alex, also so mit so einer 50er Jahre Vorhangfassade und so halt so Etagen. Und die haben die oberste Etage einfach mal umgebaut zu einem 20er Jahre Club und haben da eine kleine Bühne reingebaut, also nicht nur klein, so eine mittelgroße, und machen da jetzt eine Dinner-Revue. Also es werden, glaube ich, 5 Gänge Speisen gereicht und dazu oder beziehungsweise dazwischen gibt es so 20er Jahre, ja, so ein Ausschnitt, so eine Art Collage aus der Zeit Berlin Und die Autorin hat sich da ausdrücklich an so wahren Begebenheiten orientiert und einfach die szenisch einfach dargestellt. Also zum Beispiel gibt's da halt dieses Thema, dass diese ganzen Gangsterbosse irgendwann einen Kindsmörder jagen oder eben dann auch dieses Partygeschichten, dann aber auch die Armut. So, also es sind ganz verschiedene Sachen mit irgendwie relativ viel Musik dazu. Und das war ganz hübsch. Was das absolut Spektakuläre ist, finde ich, wie die aus diesem Kaufhof einen wirklich coolen Ort gemacht haben. Also da Respekt in relativ kurzer Zeit, alles frei finanziert. So, das ist schon ein Stunt für sich, wenn man sich noch ein Theater extra dafür baut. Aber das ist jetzt erst passiert während Corona? Ja, oh. Genau. Also die haben, glaube ich, im August angefangen und jetzt war im November die Premiere. Und jetzt spielen die das halt, keine Ahnung, 20, 30 Mal und dann ist Feierabend. So. Also zumindest für das Stück. Ich weiß nicht, ich glaube, die planen dann noch mehr so eine Kunstsachen. Die Stadt hat sich halt verpflichtet, so leerstehende Sachen für Kunst und Kultur irgendwie zugänglich zu machen. Oder sie unterstützt es, um einfach mehr Flächen, mehr Kreativität zu schaffen und halt dieses Innenstadtproblem ja auch zu lösen. Was macht man denn jetzt mit so frei gewordenen Flächen? Und sowas wie so ein Galeria-Ding, das ist ja ziemlich viel Fläche. Ja, finde ich ein tolles Konzept, da einfach Kunst reinzupacken. Ist auf jeden Fall besser als Leerstand. Das kann man, glaube ich, ohne es gesehen zu haben, behaupten. Ja, sehr schön. Aber das ist in Braunschweig. Ich empfehle mal was für Berlin, weil ich habe was gesehen und das ist tatsächlich noch bis in den Dezember erlebbar. Das ist der lebendige Weihnachtskalender in Pankow. Da gibt es jeden Tag eine kleine Aktion und ich war am dritten Tag in Pankow in der Florastraße und dort gibt es eine Ecke, wo ein Haus mal stand und das ist halt wie so ein kleiner Park oder so ein kleines Stück Grünanlage und da ist mit so Mosaiken eine alte Berliner Wohnung abgesteckt und da sind eben auch Möbel, also steht ein Bett und eine kleine Sitzgarnitur und ein Lesesessel und eine Küche, auch aus Stein und Mosaik, also ganz schön gemacht. Und dort haben die Clubbekanntschaften als Teil des lebendigen Adventskalenders eine kleine Show gespielt. Es war dunkel und düster und kalt, aber es gab Glühwein, was auf jeden Fall, fand ich, sehr belebend war. Und da wurde improvisiert. Und das war sehr schön. Dieser Adventskalender, wie gesagt, ist mit ganz vielen Aktionen in Pankow noch bis zum, wer hätte es gedacht, 24. Dezember zu erleben. Also das ist empfehlenswert. Kleine Aktionen, Kleinigkeiten, mal Musik, mal Text, mal Lesung, ganz unterschiedliche Sachen. Genau, das habe ich gesehen und kann es auch tatsächlich empfehlen. Das ist auch super, ne, wenn man mal so Sachen gesehen hat, die dann nicht gleich weg sind. Ja, und das heißt aber, dieser Adventskalender, da ist jeden Tag irgendwas anderes. Also da wird auch mal gesungen oder irgendwie Instrument gespielt oder gelesen. Genau, so ist das. Also es ist nicht immer irgendwie Impro-Theater oder so, sondern es ist tatsächlich ganz viele Künstler in Pankow haben sich da an verschiedensten Orten eben Aktionen ausgedacht. Ja. Gut. Ja, ich finde das auch schön, weil es so was Zusammenbringendes ist. Also Nachbarschaften zusammenbringen und die gemeinsam da irgendwie was machen lassen und so. Das ist immer toll. Ja, und wer sich das anschauen möchte, man findet es unter lebendiger-adventskalender-panko.de, findet man alle Informationen, genau, kostenfrei, jeden Tag eine Veranstaltung. Also ganz schön. Ich kann ja noch schnell sagen, was es heute ist. Was haben wir heute? Den 7., richtig? Dienstag. Und heute ist Körpernaturcoaching in der Schulzstraße 1. Genau, einfach mal nachgucken, kann man jeden Tag was erleben. Sehr schön. Gut, aber wir wollen ja eigentlich nicht nur Veranstaltungen empfehlen, sondern heute mal Geschenke. Und meine erste Frage an dich, Marco, ist, erinnerst du dich an irgendein Künstlergeschenk in den letzten Jahren, was du zu Weihnachten bekommen hast, über das du dich gefreut hast oder was du auch immer noch benutzt, wenn du zur Impro-Probe gehst oder auf der Bühne stehst? Gibt es sowas? Also ja, tatsächlich habe ich im letzten Jahr eine Handpuppe bekommen. Und da wir an diesem Thema dran sind, ist die in Benutzung. Und die hat mich ausgesprochen erfreut. Also da habe ich mit der Handpuppe übrigens dann gleich erstmal Filme gemacht. Und die an meine so Crowd, die so 2- bis 4-jährige Kinder haben, so Weihnachtsansprachen mit der Puppe geschickt. Und das war der voll der Knaller. Also die haben halt mit dem Video sofort geredet, haben gewinkt, haben ein Video zurückgeschickt. Das kann ich nur empfehlen. Das ist ganz, ganz großartig. Also Geschenktipp Nummer 1, Handpuppe für zumindest ein Impro-Spieler, weil ich glaube, alle Impro-Spieler haben irgendwann mal die Idee, man könnte doch auch Puppentheater improvisieren. Ja, das ist schon mal gut. Er war schon mal ein Item auf der Liste. Ja, wie war das bei dir? Hast du da auch irgendwas, was... Ja, tatsächlich, ich habe, ich glaube zu Weihnachten, aber das ist schon sehr lange her, mal eine Box mit so verschiedenen Bleistiften bekommen. Und zwar in verschiedenen Stärken, also von 4H bis 6B. Und ich habe mir die, glaube ich, auch gewünscht. Und immer mal wieder gibt es so Momente, wo ich die rausnehme und einfach so anfange, so ein bisschen zu kritzeln und zu dudeln. Das mache ich gerade wieder, weil ich irgendwie in den letzten Jahren sehr viel mit Live-Projektion von Bildern gearbeitet habe und immer wieder denke, ja, irgendwie mein Grafik und mein Verständnis für Zeichnung und Skizzen und so verbessern zu wollen und damit einfach ein bisschen zu üben. Ist gar keine Anforderung gerade für mich, das zu veröffentlichen oder damit irgendwie Geld zu verdienen, sondern einfach so ein bisschen die Fähigkeiten zu trainieren, und das mache ich, und deswegen freue ich mich da immer mal wieder, dass man dann einfach so eine gut aufgeräumte Kiste Bleistifte hat, weil es ist ein Unterschied, ob ich mit einem sehr weichen oder sehr festen Bleistift oder erstmal skizziere und so. Das nutze ich gerade wieder viel, und da finde ich immer wieder, gucke ich drauf und denke, ach, das war ein schönes Geschenk, das war einfach gut. Ja, ist gerade aktiv in Benutzung. Ich habe jetzt mir ein Buch gekauft und kritzel gerade vor allem Vögel. Ich weiß auch nicht warum, aber ja. Ja, und zeichnest du auch in den Impro-Proben irgendwas mit? Ich mache sehr viel Notizen. Das auch tatsächlich das nächste auf meiner Liste wäre Notizbücher. Das steht bei mir ganz oben, weil ich ich mache keine Live-Recordings, aber ich schreibe sehr viel mit in Trainings, weil ich immer denke, okay, wenn man so Strukturen entwickelt oder Abende entwickelt, Formate, dann ist es gut, sich so ein bisschen einen Plan aufzustellen, was sind so die Rahmen oder Eckpunkte. Und da zeichne ich manchmal Mindmaps oder versuche tatsächlich auch durch Grafiken Kollegen zu erklären, wie ich denke, dass zum Beispiel Geschichten miteinander verknüpft sind. Wir hatten so eine Show entwickelt mit dem schönen Titel Touching Points, also Berührungspunkte, und überlegt, wo können sich Geschichten überall begegnen. Und dann wird da sich so ein Netz gemalt, um zu verstehen, dass diese Geschichten, wenn sie schön werden, dass sie sich nicht nur am Ende und am Anfang, also was weiß ich, dass man sehr weiter erzählt oder irgendwie erzählt, wie es zu der Geschichte kam, sondern auch so mittendrin mal so zufällig begegnen. Also, dass man irgendjemanden auf der Straße begegnet oder jemand wirft etwas aus dem Fenster und auf der Straße wird jemand getroffen und wir sehen als nächstes die Geschichte von demjenigen, dem das auf der Straße passiert ist, ohne dass die Geschichte davor maßgeblich mit der anderen zusammenhängt, dass sie einfach nur so eine leichte Berührung haben. Und das zu erklären, merkst du jetzt schon, ist kompliziert. Da habe ich auch so eine Grafik gezeichnet mit so sich überlappenden Linien. Mit sich schneidenden Linien, genau. Ja, ist interessant. Ich habe das immer versucht, mit Filmen dann zu erklären. Also in dem Falle, das ist so, Shortcuts von Robert Altman ist zum Beispiel genau in so einer Struktur. Ja. Aber das hilft natürlich nur Leuten, die das erstens auch gesehen haben und noch vor Augen. Und der Film ist jetzt schon eine Weile her. Ja. Der Reigen von Schnitzler ist ja auch ein bisschen so in dieser Richtung. Und ja. Genau, aber der Reigen trifft sich halt immer über die Figuren. Ne? Also der so, und die Geschichte war so ein bisschen von der Idee her, es wäre auch schön, wenn jemand einfach Und das ist aber im Impro immer schwierig, weil man die wenig Bilder hat, sondern man muss das immer irgendwie benennen. Aber wenn gegenüber auf der anderen Straßenseite jemand in einem Café sitzt und die Leute in der Szene einfach nur sagen, ah, guck der aus dem Café, lass uns mal hier rübergehen. Und das bleibt einfach nur dort. Also es ist einfach nur erwähnt, aber man geht dann in diese Café-Geschichte weiter oder weiß der Geier, jemand hat was gekauft und schenkt das seiner Freundin und wir sehen dann aber eine Szene, die in dem Laden stattfindet, wo das gekauft worden ist, ohne dass dieser Kauf aber entscheidend war für die Szene. Und ja, so weiter. Also genau, und da irgendwie ja, Referenzen zu finden, die alle kennen, ist meistens schwierig. Deswegen ist dann manchmal eine Zeichnung oder Skizze ganz gut. Ja, wir hatten bei den Improbanden früher auch tatsächlich so ein Buch in der Mitte des Tisches liegen. Also wir hatten so einen großen zentralen Tisch, an dem immer irgendwie gequatscht wurde. Und dann ging es mal wieder zum Spielen. Und da durfte jeder reinschreiben und reinmalen, was er oder sie gerade wollte. Wir hatten allerdings auch eine Spielerin, die ausgesprochen talentiert war mit so schnell skizzieren. Und da sind ganz viele so Bilder entstanden, die irgendwie related waren zu den Szenen davor. Und das ist auch toll. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ganz gut ist, sich da auf verschiedene Arten und Weisen Erinnerungsstützen zu bauen. Meine Frage wäre an dich, wenn man dir ein Notizbuch schenken würde, was wäre denn da, hättest du da eine Präferenz? Weil ich habe ganz viele so, auch so Werbegeschenke, die ich ganz oft benutze. Bist du da, hast du da eine, oder machst du alles digital, weil du sagst, ach, bevor ich das in dem Buch habe? Nee, ich mache tatsächlich relativ viel auch in Büchern und Schreiben, weil irgendwie finde ich auf der Bühne und bei Workshops das digital zu schreiben unhandlich. Liegt mir da irgendwie mehr, das in Papier zu haben. Ich mache auch Vorbereitungen für meine Trainings auf Papier und nicht digital und übertrage das danach erst. Ja. Und Präferenz ist so ein bisschen schwierig. Also früher hatte ich immer Sachen, die waren so ein bisschen größer. Also das war eher so A5-Format, ob längs oder quer, ist egal. Wobei ich irgendwie diese Quersachen sogar noch ein bisschen schöner finde, dass man ein bisschen mehr Raum hat. Mhm. Die längs, die so heftmäßig sind, finde ich, da wird halt viel von diesem Umknickpunkt verschlungen. Und ich habe aber auch kleinere Bücher, die besser in Jacken passen. Das ist also, es hat halt auch so eine praktische Komponente. Manchmal hat man irgendwie nicht Taschen dabei. Und ich finde so ganz große A4 und größer ist mir immer zu groß. Ja. Also ich würde auch sagen, so ab A5, aber eher lieber so Postkartengröße, A6, wäre auch für mich eine Präferenz. Und dann die Frage, was man damit möchte. Also ich bin großer Freund von unliniertem Notizbüchern. Weil, ja, manchmal will man halt auch Querformat oder Hochformat oder also das Format wechseln können. Und tatsächlich, ich habe jetzt zum Zeichnen mir eins zugelegt extra mit etwas dickerem Papier, was so ein bisschen aquarellartiger ist, zum Herumdudeln, weil es einfach schöner ist, wenn es ein bisschen stärkeres Papier ist, zum Notizen aufschreiben für Proben reicht mir normales weißes Papier. Ja, ich habe da auch so eine Trennung. Ich habe also tatsächlich ein Skizzenbuch, wo ich mehr male ich nur rein. Ja. Und das kann aber auch tatsächlich schon mit Wasser und irgendwie Farben oder Wasser und was auch immer sich gerade findet, Kaffeereste sein. Und das Schreiben und quasi vielleicht hier und da Skribbeln, das passiert nochmal in anderen Büchern. Ja. Und ich finde unliniert auch eigentlich am besten, hatte aber auch mal eine Weile so ein gepunktete Sachen. Also die waren nicht, also liniert, Linien finde ich ganz doof, wenn dann kariert. Aber da war bei, wie kariert, aber nur, dass die Kreuzungspunkte war der Punkt und der Rest war weg. Das fand ich irgendwie wieder ganz cool, irgendwie. Das hat so eine Struktur gegeben, die ich gut fand. Ja, es gibt dann so ein bisschen. Benutzen tue ich es nicht, ja. Es gibt so ein bisschen Anhaltspunkt, ne? Aber ja, also tatsächlich, das wäre auch so mein Aber muss es für dich irgendeine Marke sein? Bist du da irgendwie affin? Muss es einen schwarzen Einband haben oder ist einfach... Nee, das ist doch eh auch Käse. Also dieses Moleskine oder was es da so gibt, wo dann geschrieben wird, das hat irgendwie Picasso schon genommen, ist es halt eine reine Marketing-Erfindung. Die hatten schwarze Notizbücher, aber mehr auch nicht. Also ob das so eins war, weiß kein Mensch. Ja. Und ich finde, wenn die schön sind, toll. Ich mag auch bunte Einbände sehr gern, lieber als schwarze. Hab also hier eins, wo steht drauf, bunt ist meine Lieblingsfarbe, das ist mit buntem Stoff umhüllt, das finde ich ganz fantastisch. Ja, ja. Ich glaube aber tatsächlich, das A und O ist, wenn man jemandem ein Notizbuch schenken möchte, ist, dass es gut aufgeht. Also das, was du ja gerade beschrieben hast mit dem Umknickpunkt, ich finde, ein gutes Mitschreibe-Notizbuch ist cool, wenn man es einfach auflegen kann, also wenn man es hinlegen kann und es aufbleibt. Mhm. Weil das ist oft das, was ich denke, ja, ich lege es ja manchmal irgendwie hin auf den Boden oder so, den Stift in die Mitte. Das mag ich übrigens auch, wenn Notizbücher so eine kleine Schlaufe haben, wo man seinen Stift da reinstecken kann. Ich mag so Druckbleistifte sehr gerne. Und da, genau, das sind so die Feature oder vielleicht auch so ein kleines Band, was es zusammenhält. Das ist auch ganz nett. Aber ja, ein gutes Notizbuch und da sind ja wir auch schon bei einigen Euros. Also das ist jetzt kein 2-Euro-Geschenk, sondern also ein ordentlich gut gebundenes Buch, was vernünftig diese Erfordernisse mit sich bringt, die wir gerade gesagt haben. Da ist man gut bei 15 Euro, 10, 15 Euro dabei. Also von daher, genau, muss kein Markenprodukt sein, aber es muss irgendwie haltbar sein. Ich finde, das ist so, ja. Wenn es einem schon beim ersten Aufblättern halb in die Hände fällt, dann lieber Finger davon, weil es wird halt herumgetragen, es wird in Taschen geworfen, es wird in der Jacke herumgetragen, es wird im Stehen beschrieben, im Sitzen, im Liegen und so. Es muss einiges abkönnen. Ja. Ich hatte halt auch ab und zu welche mit Ringbindung. Finde ich an für sich nicht so schön, aber wenn die Umschläge relativ stabil sind, dann gehen die auch. Ringbindung hat den Vor- und Nachteil, dass man da Sachen rausreißen kann. Ja. So, das ist auch so eine Präferenzgeschichte, würde ich sagen. Aber sie stapeln sich so schlecht ein mit dem Rest des ja. Ganzen. Das ist so, was mich an Ringbindung so nervt, weil ein gutes Notizbuch, ja, das hakt sich nirgendwo fest, vor allem wenn das in so einer Fahrradtasche landet, in der meine Probenschuhe, mein Probent-T-Shirt und irgendwie noch Klimbim ist, ist es einfach, ja, ich bin kein Ringfreund, tatsächlich nicht. Ich bin ein gebundener, ein Fadenbindungsfreund. Genau. Ja, aber wir sind jetzt quasi schon halb auf dem Weg Richtung Bücher, was für mich beim Thema Durchdenken auch so die erste Geschichte war. Ich dachte erstmal, Bücher sind auf jeden Fall ein Topic dabei. Ist richtig. Also ich komme ja aus einer Buchhändlerfamilie und da war der Leitspruch immer, schenk ein Buch, zeig dich von deiner besten Seite. Deswegen Bücher, definitiv gutes Geschenk. Und du bist auch eher analog als digital? Das ist unterschiedlich. Eigentlich finde ich digitale Bücher viel besser als gedruckte, weil ich die da nicht rumstehen habe und hier die Brandlast meiner Wohnung erhöhe und die überall mitnehmen kann. Aber Bücher zum Verschenken gar nicht so schnell. zum Verschenken finde ich, eignen sich digitale Bücher ja so gar nicht. Also ich finde den Akt des Übergebens eines Geschenkes wesentlich. Und finde dieses, hier ist ein QR-Code, scanne den ein und dann hast du das irgendwo, das ist Mist. Und ich finde tatsächlich Arbeitsbücher, also, und das sind für mich so Bücher zum Beispiel zum Thema Theater. Ich nehme mal das erste hier von meinem Stapel herunter, nichts anderes als Keith Johnson, Improvisation und Theater, mit einem Vorwort von Irving Wardell und einem Nachwort von George Tabori, stehen im Alexander Verlag. Das wäre auch mein erster sozusagen für Impro-Leute. Und hier sind einfach mal eine ganze Menge Lesezeichen drin, die so langsam vergilben aus den letzten Jahrhunderten. Bis hin zu einem Taschentuch, das hier als Lesezeichen fungiert. und ganz viele Anstreichungen. Also dieses Buch hat mit mir und ich mit ihm sehr viel erlebt und deswegen ja, so ein Taschentuch in so eine, in seinen Kindle klemmen, kann man machen. Ja, das stimmt jetzt natürlich nicht so ganz. Ich kann mir da natürlich extrem gut Sachen rannotieren und machen. Und die Sache mit den Notieren in Büchern und oder so Eselsohren reinknicken, um Seiten wiederzufinden und so, da gibt es ja sofort kontroverse, lange Diskussionen. Niemals Eselsohren. Marco, versteh mich nicht falsch. Ja, also keine Eselsohren. Da bin ich Buchhändlersohn zu sehr. Nein, nein. Es ist mit feinem Bleistift anmarkiert. Alles rausradierbar, wenn es denn sein müsste. Aber es gilt so vor sich hin. Es ist einfach ein... Ja. Ich liebe es einfach, weil es ein Objekt ist, mit dem ich viel verbinde. Sagen wir es mal so. Genau. Aber ja, ich finde aber auch, jeder, der in ein Buch reingeschrieben hat, hat es ja auch, das hat man dann für immer. Das kann man nie wieder weggeben. Ja, ich habe es vor allem geschenkt bekommen, 1999, von meinem ehemaligen Schuldirektor. Mhm. In Anerkennung für hervorragende Leistungen. Genau. Wegen meiner ganzen Theaters hier. Einsatzbereitschaft bei Festveranstaltungen des Gymnasiums. Genau. Alles ja, also gut für mein weiteres Leben. Das kann ich sowieso nicht wiederverkaufen. Das hat keinen... Ja. Okay. Kein Wert. Genau, aber das würde ich empfehlen. Wäre das auch was für dich? Würdest du dich, also du hast es, denke ich. Ich hieß Johnson, Improvisation und Theater. Ich habe es nicht, hab es aber gelesen, fand es gut. Bin halt jetzt nicht der ganz große Johnstonian. Fand vor allen Dingen diese Geschichte mit den Masken interessant, dann, als ich dann so einen Maskenworkshop hatte und so mit Transmasken, das ist abgefahrener Kram. Das, was er da so beschreibt, hört sich schon skurril an und ich fand dann Masken selber noch bespielen noch skurriler. Deswegen, ich wäre da sonst auch nie drauf gekommen ohne dieses Buch. Ja, ich glaube tatsächlich, man taucht so ein bisschen in die Ideen von Johnston ein und in seine Überlegungen, man versteht so Vokabeln besser, sowas wie Status und Angebote und so. Und ich finde es an sich immer ganz gut, ich würde jedem, der länger Impro spielt und sich damit auseinandersetzt, es empfehlen, mal zu lesen, weil man auch mal versteht, was seine Ideen zu Theatersport, Gorilla-Theater und so weiter waren. Und ich bin ja auch kein Johnstonianer, überhaupt nicht. Ich habe mir da auch schon den ein oder anderen Streit gegönnt, auch mit Keith Johnson schon. Von daher, aber trotzdem, ich finde, es ist lesenswert, weil es einfach, ja, es ist so ein bisschen improvisatorische Ursuppe und es ist unterhaltsam geschrieben, das kann man schon sagen. Also man kann es lesen. Mhm. Ja, finde ich auch. Wenn wir da bei den Klassikern sind, würde ich halt dann Truth in Comedy gleich hinterherwerfen, The Manual for Improvisation von Adele Close, Charna Halpern und Kim Howard Johnson. Das ist natürlich um einiges später erst geschrieben worden. Ja. Und hat doch so einen ganz fantastischen, wirklich hässlichen Einband. Also so, so hässlich, wie nur die 80er Jahre Einbände machen konnten. Mit gefühlt 20 verschiedenen Schriftarten und also das Grauen in schlechthin, aber ein wirklich bewegendes Buch, weil da das Thema Langform und vor allen Dingen die Form Harold in hervorragender Art und Weise erläutert wird und der Del Close ist halt auch ein ja so verrücktes Genie, der da ganz viel, finde ich, für die Szene gemacht hat. Und das Buch ist ja auch, das ist sehr berühmt, das ist selbst bei den Simpsons in einer Sequenz wird über dieses Buch gesprochen und über Del Close, den Menschen, der Comedy erfunden hat, eigentlich moderne und den niemand kennt. Ja. Deswegen, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, auch weil ich natürlich ein großer Fan dieser Chicago-Schule bin. Ist auf jeden Fall, finde ich, gehört dazu. Also wenn man sich so ein bisschen da rein vertiefen will in das, in die Theorie und die Entstehungsgeschichte, dann glaube ich, sollte man Johnson und Del Close lesen. Und ich werfe mal gleich auch noch einen dazu, weil ich das ein ganz schönes Buch finde, was aber nicht so stark improvisatorisch im Sinne Impro-Theater ist, ist das Tau der Kreativität, schöpferische Improvisation in Leben und Kunst von Steven Nachmanovic. Das hat Dan Richter übersetzt, von dem habe ich auch gleich noch ein Buch hier liegen. Aber das ist tatsächlich nochmal so ein bisschen mit dieser improvisatorischen Ebene ein bisschen höher. Und was ich mochte, war auch nochmal die Überlegung zum Thema Improvisation ist halt Teil aller Kunst. Also das wird immer gern vergessen, wenn wir über Improvisationstheater sprechen. Aber selbst wenn man einen Zeichner oder einen Musiker oder einen klassischen Schauspieler im Sinne beschenken möchte, der erste Versuch ist immer Improvisation. Ne? Die erste Skizze ist Improvisation, der erste Pinselstrich ist Improvisation. Erst dann, wenn man es überarbeitet und weitergeht, dann geht sozusagen diese Idee des Improvisierten weg, in der Revision sozusagen. Aber sich damit einmal auseinanderzusetzen, auch wie Kreativität entsteht, finde ich ganz gut. Und da kann ich das Tau der Kreativität auf jeden Fall empfehlen. Finde ich interessant, weil ich habe das auch gelesen oder ich habe es versucht zu lesen, habe nach der Hälfte abgebrochen. Ich finde das furchtbar langsam, furchtbar esoterisch und ich kann diese Begeisterung über dieses Buch überhaupt nicht nachvollziehen. Sehr gut. Dann haben wir doch hier schon, also wenn man einen sehr esoterischen Künstler beschenken will, dann ist es auf jeden Fall das Richtige. Dann biete ich dir jetzt was richtig Hartes an. Auch aus dem Alexander Verlag Berlin von Alan Ackburn, Theaterhandwerk. 101 selbstverständliche Regeln für das Schreiben und Inszenieren. Das Buch habe ich verschlungen, das fand ich sehr gut. Und hat eben so, 101 Regeln oder so Ideen, die als selbstverständlich deklariert sind. Und das fand ich ganz witzig, einfach zur Selbstüberprüfung oder ich weiß nicht, wie man es genau sagt, aber so ein bisschen zur Selbstschau. Genau. Sagen Sie den Zuschauern alles, was Sie wissen. oder Regel 28, Menschen geben immer allgemein nur ungern etwas über sich preis. Ja, das stimmt schon, ist für Schauspiel natürlich doof, wenn man seine Rolle hinterm Vorhang spielt. Genau, Theaterhandwerk. Ich fand es sehr gut. Das klingt tatsächlich ganz spannend. Zum Thema Theaterhandwerk. Also ich glaube, wir springen einfach mal so ein bisschen durch. Ich habe hab das bei mir sortiert in Impro-Bücher und Nicht-Impro-Bücher, aber das muss ja nicht zwingend so sein. Aber dann mach doch erstmal Impro. Ich habe noch zwei Impro-Bücher auch liegen und dann machen wir den Rest. Okay. Genau. Also weil ich jetzt von der Chicago-Schule ja schon kam, habe ich noch Guru, die Biografie oder My Days with Del Close, also Biografie ist es nicht, von Jeff Griggs geschrieben, der tatsächlich von Chana Halpern den Auftrag bekommen hat, du musst dich mal um Del Close kümmern und den zu überall hinfahren und so ein bisschen sein Assistent sein. Und der hat die ganzen verrückten Sachen von dem halt aufgeschrieben. Selbst ein damals Impro-Spieler, jetzt Impro-Lehrer. Ich finde, das bringt einem diese Figur, die wirklich wilden Kram gemacht hat, viel näher. Dass der nämlich, der ist natürlich überhaupt kein Guru, sondern das absolute Gegenteil davon. Aber er hat so viele nette Schrullen, das lohnt sich. Das kann ich noch gar nicht. Sehr schön, ja. Und ich habe auch dann bei dem Jeff einen Workshop gehabt und hatte dann auch das Buch bei und da hat er sich so tierisch drüber gefreut, dass das jemand dabei hat und so fand das sehr nett. Dann ebenfalls noch die Chicago-Schule Improvisation at the Speed of Life von TJ und Dave, also TJ Jadogowski und David Pascasi. Und aufgeschrieben, also Interviews hat Pam Victor gemacht. Die beiden, TJ und Dave, gelten ja so als das eins der besten Duos der Welt. Es gab mal eine Vorstellung davon in einer Talkshow, da sagte jemand, der eine ist der beste Impro-Spieler der Welt und der andere ist noch besser. Auf jeden Fall sind die beide auf der Bühne auch wirklich sehr, sehr imposant. Und das Buch ist es aber auch. Und das, ich finde, von den ganz modernen Büchern, also von denen, die jetzt so in letzter Zeit so rauskamen, das beeindruckendste, weil diese Idee, die sie haben, also dieses Aufeinander sich einlassen und vor allen Dingen zuhören und was Zuhören für sie bedeutet, das steht in diesem Buch. Und Speed of Life bedeutet auch, dass sie sehr langsam spielen und auch wahrnehmen, aber das halt sehr intensiv, und das bringen sie gut in dem Buch rüber. Und es hat eine interessante Struktur, weil es halt erst immer so ein Thema allgemein beschreibt und dann sprechen die beiden in einer Art Interviewsituation mit der Pam Victor zusammen nochmal über dieses Kapitel. Also kann ich extrem warm empfehlen. Sehr schön, das klingt sehr spannend. Alle drei letzten Bücher, die du vorgestellt hast, sind alle auf Englisch, richtig? Ja, das ist leider so. Die sind auch, glaube ich, alle noch nicht übersetzt. Bei Truth and Comedy bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, da gibt es keine Übersetzung. Ich habe noch mehr Englischbücher, nämlich noch drei. Ja. How to be the greatest improviser on earth von Will Hines, der in New York und L.A. an der UCB unterrichtet. Und das ist ein super praktisches Buch, weil der ist wirklich ein Lehrer, der wahnsinnig viele Kurse gibt und da viel zusammengefasst hat und das auch sehr witzig und kurzweilig geschrieben ist und sehr viele moderne Ansätze zu Impro auch drin hat. Kann ich rundweg empfehlen, ist toll. Ja. Dann habe ich noch Aerodynamics of Yes von Christian Capazzoli, der auch ein New Yorker, der einen ganz anderen Ansatz zu Impro hat, der also ganz viel über Emotionen und Steigern von Emotionen in Szenen geht. Und das Buch hat ganz andere Grundannahmen, und deswegen ist es interessant, meines Erachtens. Weil man einfach nicht nur quasi wiederholt, was so diese Standardwege zur Performance sind. Interessant. Aber auch auf Englisch, hätte gerade nochmal geguckt, der Close gibt es nicht in Deutsch. Also ich habe es nicht gefunden gerade. Ah. Ja. Dann habe ich noch. Ja, ich habe noch Improvise Scenes from the Inside Out von Nick Nepier. Der auch in Chicago ist und das Erneuerungstheater da gegründet hat. Und bei dem ist es so ähnlich. Der hat auch ganz andere Ansätze, wie man anfängt zu improvisieren und was wichtig ist. Und auch deswegen finde ich das ist eine große Bereicherung, das zu lesen. Cool. Das heißt, es ist alles ein bisschen Handwerk, Improvisation. Ich würde tatsächlich jetzt auch noch zwei dazugeben, oder bist du jetzt mit den Impro-Sachen durch? Na, nicht wirklich, aber mit den Englischen bin ich fast durch. Da hätte ich jetzt nur noch The Improviser's Way, a Long-Form Workbook von Katie Schatte. Die kommt aus London. Ja. Und das ist ein sehr praktisches Buch, also wo man ein sehr gut nachvollziehen kann, wie sie unterrichtet, das Thema Langform in, glaube ich, 12 Wochen. Und das bringt spannende praktische Sachen. Also die ist ja so ein Genre-Spezialist für Dystopien und sowas. Also es hat auch was. Ja, spannend. Sagst du nochmal den Titel, bitte? The Improviser's Way, a Long-Form Workbook. Ah, okay. Ich würde auch sagen, wir packen diese Liste dann auch in die Shownotes natürlich. Genau, man kann das dann nachschauen bei uns auf den Blogs hoffentlich. Sieht man nochmal die Liste. Ansonsten, wenn es ums Unterrichten geht oder tatsächlich Impro-Theater, was ich immer noch mag und immer wieder benutze, auch jetzt letztens wieder in einem Workshop dabei gehabt habe, ist von Radim Fleck, Workshop Improvisationstheater, Übungs- und Spielesammlung für Theaterarbeit, Ausdrucksfindung und Gruppendynamik. Und das ist eins der ersten Handbücher, was ich zur Impro in der Hand hatte. Also tatsächlich war das zweite Impro-Buch nach Keith Johnson. Ich weiß gar nicht, von wann das ist. Ich muss mal hier gucken. 97. Und das ist so, ja, ein bisschen aufgebaut, so wie so ein, ja, verschiedene Etappen Richtung Gruppenbildung und Richtung Bühne. Und dann sind da einmal so einzelne Spiele, die sind auch einfach durchnummeriert oder Übungen drin mit Spielregeln und Sinn und Tipps für Spielleiter. Und dann gibt's so eine kleine, ja, wie viele Leute da mitmachen können, was ist so ein bisschen die Dynamik, also ist es ruhig, ist es für ein Spiel, ist es für mehrere, was braucht man dazu, was ist sozusagen die Idee dahinter. Und der Witz an der Geschichte ist, es ist tatsächlich ja so als Spielleiterbuch aufgebaut, hat so ein bisschen, ist ein bisschen eine ausgedruckte Impro-Wiki, aber das hilft mir immer wieder, ich mag das sehr, ich blätter da gerne durch und er hat auch so zwischen den einzelnen Teilen immer noch mal so gute Tipps, ja, wie man einfach einen Workshop machen kann. Also wenn jemand gerade anfängt, auch Impro zu unterrichten, ist das, finde ich, ein ganz tolles Buch und ein schönes Geschenk. Workshop Improvisationstheater. Ich habe auch noch zwei deutsche dazu. Zum einen Theater ohne Absicht, ein Herz-, Hand- und Hirnbuch für Improvisationstheater von Günter Lösel. Ja. Und das widmet sich dem Thema auf einer mehr akademischen Art und Weise. Und ich finde, dass der Günter Lösel das wahnsinnig gut aufdröselt, was performative Kunst so bedeutet in der Hinsicht. Ja, finde ich auch ein gutes Buch. Das habe ich tatsächlich gerade nicht aus dem Schrank gezogen. Ich habe das letzte noch und dann machst du dein letztes und dann haben wir die Impro-Bücher-Empfehlungsrunde, glaube ich, beendet. Keine Angst, es gibt noch andere Empfehlungen. Aber ich empfehle jetzt noch einfach von Dan Richter Improvisationstheater. Und zwar wird das ein 12-bändiges, und ich sage wird, weil es ist, glaube ich, noch nicht durch, ein 12. Vier, glaube ich, bisher raus. Vier genau. Bände. Und nicht chronologisch. Nicht chronologisch in der Theater der Zeit. Improvisationstheater heißt es. Band 1 sind die Grundlagen und ich empfehle das aus diesem Grund, weil da hat man die nächsten 12 Jahre auf jeden Fall immer wieder ein Geschenk, kam 2018 raus und Dan schreibt schon sehr lange über Improvisationstheater, vor allem im Internet, der bloggt oder hat sehr viel gebloggt, ich weiß gar nicht, ob er das länger seinen Blog nicht mehr besucht, muss ich zugeben. Und er schreibt sehr detailliert über Improvisationstheater, wirklich, also ich denke, am Ende wird man in den 12 Bänden fast alles finden und lohnt der Auseinandersetzung, kann man auf jeden Fall reinschauen und reinlesen. Es ist nicht so ganz, ich tue mich ein bisschen schwer, es chronologisch zu lesen, muss ich sagen, sondern ich würde immer so ein bisschen inhaltsverzeichnismäßig irgendwie so nachschlagerartig eher darin lesen. Also so geht's mir. Ich weiß nicht, wie viel du davon gelesen hast, aber ich habe da reinschaut. Einen Band gelesen, und zwar Band 8, von den bisher 4 erschienenen, der sich um Management von Gruppen dreht. Und das hat mich nicht so überzeugt. Ich fand das in vielen Dingen eher kontroverser, die Aussagen, als denn erhellender. Aber nichtsdestotrotz strukturiert Dan das wahnsinnig gut auf, wie so Mechaniken sein können. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, sich was zu lesen und sich dann eigene Gedanken zu machen. Und deswegen hatte ich das auch auf meinem Empfehlungszettel. Und ich hätte aber hier die Magie der Szene, das ist Band 3, empfohlen, weil das nämlich 2021 rausgekommen ist und möglicherweise der zu beschenkende Impro-Spieler oder die Impro-Spielerin noch nicht im Schrank hat. Stimmt. Es soll im Dezember 21, also jetzt auch noch Band 11 rauskommen, steht hier in Band 1. Und zwar Impro überall. Auch das ist noch möglich. Also da kann man mal gucken beim Theater der Zeit Verlag nach Improvisationstheater und dann verschiedene Bände. Genau. Einfach mal reinschauen. Und wie gesagt, ich empfehle auch Keith Johnson, obwohl ich nicht mit allem einverstanden bin. Also es ist keine sozusagen, sondern eher es hilft, sich da rein zu sich rein zu versetzen und das mal reinzulesen, um selber sich eine Meinung zu bilden, weil tatsächlich Improvisationstheater ja auch nicht mit einer Methode erschlagen ist, sondern da viele Wege, wie du es ja auch schon gesagt hast, zum Ziel führen können und da sich das rauszusuchen, was einem am besten liegt und das vielleicht weiterzuentwickeln, darum geht es ja am Ende. Genau, aber soll es mit der Buchempfehlung gewesen sein oder hast du noch etwas, was wir... Na, ich hätte noch Buchempfehlungen, tatsächlich, die nicht so impro-lastig sind. Ja. Aber vielleicht packen wir die zum Schluss hin und gehen erstmal zu anderen Themen oder so. Ja, vielleicht machen wir das, weil Bücher haben wir jetzt gut empfohlen. Was kann man denn noch jemandem schenken? Vielleicht jemand, der ein bisschen lesefaul ist? Nein, das soll es ja nicht geben, sondern schon so viel auf dem Nachttisch hat, ein Buchschenkverbot zu Weihnachten ausgegeben hat. Dem kann man vielleicht auch was anderes schenken. Ich empfehle mal so eine Kleinigkeit, die ich hiermit aufgeschrieben habe, und zwar so Sachen fürs Training, auch für Improvisation oder Kreativitätstraining. Was ich sehr mag, sind diese Story Cubes, gibt es auch von anderen Firmen, aber das sind Würfel, auf denen so Piktogramme drauf sind. Und die gibt es auch mit verschiedenen Themen. Und die Idee der Story Cubes ist, dass du so 5 Würfel nimmst, würfelst und dann aus diesem Piktogramm zusammen eine Geschichte erzählst. Also sind verschiedene Sachen drauf und dann versuchst du so eine Geschichte zu erzählen. Das ist eine schöne Party-Geschichte oder kann man schön mit Kindern auch machen. Kann man aber auch fürs Improvisieren einsetzen, indem man sagt, okay, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, ein Zauberer und ein Tisch und ein Motorrad, erzähl eine Geschichte oder spiel eine Szene damit. Und vor allem, was ich sehr schön daran finde, man kann es in Shows einpacken, man kann es aber auch für zu Hause benutzen. Also man kann den so als Vorgabenwürfel benutzen, um zum Beispiel auch kreativ schreibend kleine Geschichten zu schreiben oder kleine Gedichte zu schreiben oder eben auch kleine Szenen für sich selber zu spielen. Und so als ein Motor für eigene kreative Ideen. Ja, deswegen, da habe ich, krieg ich das mal. Genau, aus derselben Ecke habe ich auch was, das nennt sich Emotionskarten. Das ist wie ein Kartenspiel, nur dass da eben einfach Abbildungen sind mit gezeichneten Emotionen. Ja. Und die sind auch gar nicht so eindeutig, wie man im ersten Moment denkt, weil andere Leute da ganz andere Sachen hineininterpretieren. Und das ist auch genau dasselbe Prinzip, dass man sich überraschen kann, selbst oder andere, innerhalb eines Workshops oder in einem kreativen Prozess und die benutzen kann. Finde ich sehr hilfreich. Und die sind auch ein bisschen größer, sodass die auch für die Bühnenarbeit tatsächlich geeignet sind. Also das geht mit so kleinen Spielkarten, die sind meist zu klein. Das muss ein bisschen größer sein. Ja. Ja, cool. Was hältst du denn überhaupt von Workshops als Weihnachtsgeschenk? Finde ich super. Ist natürlich so eine Sache, wie man da rankommt. Ist ein bisschen wie Seife schenken, oder? Kann dich jemand freuen oder kann jemand sagen, ach so, brauche ich Seife? Wasche ich mich nicht ordentlich? Mach mal einen Impro-Workshop. Ich war jetzt bei mehreren Shows von dir. Oder mach mal einen Schauspiel-Workshop. Ja, finde ich halt nicht. Ich finde nicht, dass das eine Doppelbotschaft in sich hat. Ich habe halt hier Online-Kurse oder Online-Kursanbieter mal als Empfehlung. Ja. Nämlich zum einen gibt es masterclass.com. Da sind hauptsächlich internationale Schauspieler, Autoren und so, die eine längere Masterclass jeweils anleiten. Und da ist nicht explizit ein Impro-Mensch da, aber es sind sehr viele Schauspielende, die das unterrichten und auch Schreibende, die ja wirklich, also spannende Leute, die auch was zu sagen haben. Und das würde ich in jedem Falle empfehlen und mich auch sehr, sehr darüber freuen, wenn ich sowas kriegen würde. Ich hab's aber schon, deswegen brauche ich das nicht, aber also da sind halt auch Malala, die Nobelpreisträgerin für Frieden, ist da mit bei. Es sind so Fernsehköche mit dabei. Wer ist denn von den Wissenschaftler sind dabei. Genau, Annie Leibovitz macht Fotografie, Frank Ogieri Architektur. Und so hat man da halt wirklich querbeet Leute, Neil Gaiman mit der eben Writing unterrichtet, also wirklich toll. Und wie läuft so ein Masterclass? Also man meldet sich da an und kriegt dann ein Video, was man mitspielen kann, oder sind die live? Oder? Nee, das sind Videos, ja. Das sind immer so in Häppchen und dann kommt das nächste, dazwischen gibt es auch mal Übungen und dann werden auch die Übungen besprochen dann im nächsten Häppchen, aber dass man die auch vorher, also dass man die macht, sodass das wirklich wie ein Workshop aufgebaut ist. Und es gibt manche, die dann auch manchmal so ein 1:1 Feedback da drin haben, aber es ist nicht der Regelfall. Okay, und da kann man einfach ein monatliches Abo verschenken. Verschenken und dann kann man, wird es halt auch gekündigt und so. Also das gibt da auch, glaube ich, so eine 50 Euro, dann hast du da halt 3 Monate oder irgendwie sowas und dann läuft's aus. Ja, cool. Finde ich super. Und es gibt natürlich inzwischen auch eine Impro-Entsprechung davon, nämlich das ImprovLearningCenter.com, die im Grunde dieses Prinzip der Masterclass angewendet haben für Improvisationstheater. Und da gibt's unter anderem Inba Lori, die da einen Kurs drin hat. Der Gillesta von Dad's Garage ist da mit bei. Es sind Laura Dorne-Weird aus Amsterdam und ihr Mann, Vorname weiß ich nicht, Perry, die haben das quasi gegründet. Und es sind ein paar aus Indien dabei. Gail Perry. So querbeet. Ein Japaner ist dabei, der japanische Kultur und Impro unterrichtet. Also tolles Zeug. Habe ich aber noch nicht selber probiert. Ah, aber für Impro-Enthusiasten wäre das auf jeden Fall ein... Finde ich, ja. Ja. Und das letzte von den Online-Geschichten ist das Improfest Online, die zu Corona-Zeiten quasi aufgepoppt sind und da erst monatlich so ein Improfest mit mehreren Workshops gemacht haben. Jetzt ist die Frequenz gerade ein bisschen weniger, aber es wird eine nach Weihnachtsausgabe geben und da kann man eventuell auch einen Workshop verschenken. Die sind allerdings oft sehr, sehr schnell ausverkauft. Ja, da muss der gediegene Schenker schnell sein. Okay, wir haben noch nicht mehr viele Minuten, aber lass uns noch mal ganz kurz hier ein bisschen durch die Liste gehen. Ich würde dich fragen, was würdest du denn sagen, wenn ich dir einen Gutschein zu einem Fotoshooting schenken würde? Das ist ja für Künstler, Schauspieler, Leute, die auf der Bühne stehen oder in der Öffentlichkeit, auch Leute, die irgendwie selbstständig Kunst machen, selbst Designer oder so, ganz cool. Gute Fotos für Webseiten und so weiter zu haben. Wäre das was kann für dich? Ja, absolut. Kann man nie genug haben. Also das, egal, wenn man auch noch nicht weiß, wofür man die benutzt, es wird ein Moment kommen, wo man genau dafür die Anwendung hat. Genau, und da eine gute Fotografin und Fotografen zu finden, ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Das kostet ein bisschen Geld. Das darf man nicht vergessen. Also das ist dann eher so ein 200, 300 Euro Geschenk. Aber deswegen auch was, wenn man da die Familie zusammenlegt oder so. Ich glaube, da kann man vor allem auch angehende SchauspielerInnen und so sehr glücklich machen, weil gerade schauspielendes Gewerbe Fotoshootings ja im Jahresrhythmus eigentlich macht, weil die müssen aktuell sein, ja. Ja, also das ist super sowas. Gerne kann es natürlich auch ein Angebot sein für ein Mini-Video. Also ja. Muss ja nicht nur ein Fotoshooting sein, auch so ein Showreel, aber das ist wahrscheinlich noch teurer in der Produktion. Genau, da gibt es sicherlich auch Angebote, da kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht mit aus, aber so mal über ein Fotoshooting nachzudenken oder was auch natürlich geht, wäre einen Gutschein sozusagen zu sagen, ich lege was dazu, weil man weiß, der Beschenkte oder die Beschenkte macht da jedes Jahr sowieso Fotoshootings, einfach so ein Zulegegutschein finde ich auch immer ganz schön, wenn man weiß, okay, hier habe ich schon mal 50 oder 100 Euro für, was ich da rein investieren kann. Das ist immer ganz gut. Also ja. Freut den Künstler. Genau, was würdest du im Gegensatz denn zu einer Bühnenuhr sagen? Oh, ja, eine Bühnenuhr, da würde ich mich auch freuen. Ich habe tatsächlich keine. Ja, das haben viele nicht und idealerweise eine, die ohne Strom also ohne Steckstrom auch weiter funktioniert, die man einfach stellen kann, große Leuchtbuchstaben hat. Und dann ist, das reicht dann schon. Ja, am liebsten digital natürlich. Also ist mir lieber als Dings, aber ja, eine große Bühnenuhr, die man leicht transportieren kann und so. Das ist auf jeden Fall auch ein Geschenk. Da würde ich mich freuen. Und was sagst du denn zu Theatergutschein-Tickets oder vielleicht sogar einem Jahresabo für das Theater um die Ecke? Würdest du dich da freuen? Absolut. Also das, ich gehe wahnsinnig gerne in Theater querbeet, guck mir viel an, finde das super. Das hängt aber ist natürlich sehr individuell, die Vorlieben. So, wenn die sonst Theatermuffel sind, vielleicht nicht. Ja, ich kenne halt Leute, die sagen, ich habe aufgehört, Theater zu gucken, als ich angefangen habe, Theater zu machen. Was nicht immer ganz gut ist, muss man auch sagen, aber tatsächlich, wenn jemand... Da sind wir wieder bei Keith Johnston, ja? Ja, nein, aber wenn man viel in Theatern ist und viel sich in dunklen, schwarzen Räumen tagsüber befindet, hat man abends einfach manchmal null Interesse, irgendwo hinzugehen, vor allem regelmäßig. Aber jemand, der tatsächlich enthusiastisch sowas macht, und Gutscheine für ein gutes Impro-Theater um die Ecke hier in Berlin zum Beispiel, weiß ich nicht, Gorillas oder auch Bühnenrausch-Gutschein oder so, da kann man auf jeden Fall, der sollte einsetzbar sein binnen eines Jahres. Und auch für die Theater gut. Absolut. Ich habe da noch das Thema improvisierte Filme. Da gibt es unter anderem Another One Opens mit Jim Libby, Jacob Bannigan. Den kriegt man auch zu kaufen. Den fand ich auch ziemlich gut. Ansonsten gibt es eine ganze Menge Impro-Filme, die gerade fürs Fernsehen produziert sind. Das kann man auch mal googeln, was da so ist. Viele sind auch komischerweise nicht käuflich. Also zum Beispiel von Hidden Shakespeare. Die haben ja 2 Filme gemacht und auch Preise gewonnen damit. Max Ulfils Preis kriegt man aber leider nicht. Und es gibt halt Filme, die nach der Harold-Struktur funktionieren. Da habe ich mal einen Blogartikel zugeschrieben. Das ist vielleicht auch was man verschenken kann, wenn es da entsprechendes Fantum gibt. Genau, das muss man, glaube ich, aber einmal sauber vorfühlen. Es kann auch sein, dass Leute sagen, geh mir weg mit improvisierten Filmen, obwohl sie selber sehr viel auf der Bühne stehen und auch improvisiertes Theater machen. Also das, da muss man geschickt mal fragen. Wir kommen ein bisschen dem Ende entgegen. Ich, letzten 20 Sekunden Frage an dich noch. Gutscheine für Geld, was man in Flyer oder Visitenkarten oder in eigenes Werbematerial investieren kann. Würdest du dich da freuen? Ja, geht so, finde ich. Also Gutscheine sind halt da in dem Falle so wirklich so Verbrauchsgutscheine. Ich hätte noch zu dem Thema Stempelkästen vorgeschlagen, weil die nämlich das Individualisieren von Werbematerial ermöglichen und irgendwie auch Spaß machen. Ansonsten hätte ich noch T-Shirts. Es gibt beim Impro-Wiki kann man so 3 verschiedene Motive Impro-T-Shirts kaufen. Es gibt bei Redbubble so eine ganze Reihe von Impro-Shirts. Das gibt's auch bei Spreadshirt. Verlinke ich im Dings. Und es gibt natürlich auch Impro-Poster, weil ich so ein Ding auch mal gemacht habe. Gibt's aber auch noch von anderen Formaten ein paar Poster. Das ist aber schon relativ wenig, was es da an Auswahl gibt. Ja, Formatposter, sehr schöne Idee. Marco, wir haben noch 90 Sekunden für den Ausblick. Danke für die großen Geschenke-Vorschläge. Hast du noch was zu empfehlen für den Dezember? Ja, Foxys Freestyle mit Dan Richter, den wir ja schon erwähnt haben, spielt zum letzten Mal in der alten Kantine am 17.12. Das wäre nochmal natürlich ein Grund, dahin zu gehen. Die haben da wahnsinnig lange gespielt. Im Januar sind die dann in der neuen Bühne Friedrichshain in der Boxhagener Straße und deswegen, vielleicht geht er nochmal in die alte Kantine. Und ich mache Werbung für ein Stück, an dem ich selbst beteiligt bin, Der Mann, der eine Blume sein wollte, für Menschen ab 6 Jahre in der Schaubude, Objekttheater mit Bildern, Sprache und Musik. Und das mal Schaubude angucken, Der Mann, der eine Blume sein wollte, jetzt am kommenden Wochenende. Und ich empfehle noch eine Premiere in der Brotfabrik, Das leere Haus von Stefan Kreisig mit Martin Heesch oder von Martin Heesch mit Stefan Kreisig. Nein. Das erste war richtig. Eine Premiere jetzt in der Brotfabrik. Genau, dann haben wir es fast. 20 Sekunden noch. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine frohe Weihnachtszeit. ja. Bleibt gesund und uns gewogen. Kommt gut rüber und bleibt gesund, vor allem, ja. Genau. Dann. Ciao, Marco. Tschüss. Tschüss.